sondern es ist zu weit. Auf der ganzen Welt herrscht Dunkelheit. Der Himmel ruht, blutige Regen. Der Zorn der Götter lässt die Erde.